Worum bitten wir mit den Worten, zu uns komme dein Reich in Bezug auf die Gnade? In Bezug auf die Gnade bitten wir, das ist die erste Art und Weise, wie man das Reich Gottes verstehen kann, durch die Gnade Gottes, das Reich der Gnade in uns. In Bezug auf die Gnade bitten wir, dass Gott in uns mit seiner heiligmachenden Gnade herrsche, durch die er uns würdigt, in uns zu wohnen, wie ein König in seinem Palast. Und dass er uns beständig mit sich vereinige durch die Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, durch die er herrscht über unser Verstand, über unser Herz und unseren Willen. Also das Reich Gottes in uns wünschen und befestigen, verfestigen, die Zunahme der Tugend.